Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Tja, ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen zu einer neuen Domian-Woche. Heute Nacht, wie immer in der Nacht von Montag auf Dienstag, ist unsere Telefon-Talkshow offen, ganz offen für alle eure Themen. Wenn ihr also mit mir reden wollt, das ist die Telefonnummer 0800 5678 111, eine kostenfreie Nummer, und die kostenfreie Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anruf heute Nacht, Michael. Michael ist 27. Guten Morgen. Hallo. Ja, guten Morgen, Michael. Ja, hi. Dein Thema? Ich bin jetzt erstmal überrascht und ziemlich aufgeregt. Das ist ganz normal. Jetzt hören dir Millionen Menschen zu. Du musst das super perfekt sprechen. Nein, vergiss es, dass da Leute zuhören. Wir beide unterhalten uns jetzt. Gut, also es geht um Folgendes. Und geh bitte ganz nah ans Telefon, weil es die Leitung ist nicht. Ja, ist Handy. Ich weiß, kann ich nicht dran ändern. Ruf doch bitte, lass mich mal eben einen Hinweis sagen an euch alle, die ihr hier anrufen wollt. Wenn es geht, ruft bitte über Festnetz an, da diese Handyleitungen relativ beschissen immer sind. Wir versuchen das aber trotzdem jetzt mit Michael, über Handy, per Handy. Okay. Ja. Also es ist so, dass ich vor 6 Monaten jemanden kennengelernt habe, also ich bin schwul. Mhm. Habe mich auch in ihn verliebt, also ich habe ihn über eine solche tolle Männerline kennengelernt. Ich habe dreimal dort angerufen, dreimal Pech gehabt, habe den Kontakt sofort am Telefon abgebrochen. Das sind diese komischen Lines, wo man sagt, Gays aus deiner unmittelbaren Umgebung, ne? Oder genau, sowas. Ich habe meine Kontaktanzeige aufgegeben und habe aber nur dreimal angerufen und habe mit 3 Personen gesprochen insgesamt, und dieser dritte hieß Markus, mein späterer Freund dann eben. Ja. Ich habe in den 2 Monaten, wo ich ihn dann auch kennengelernt hatte, hatten wir keinen Sex, weil ich unbedingt vorher viel von ihm wissen wollte und er wollte auch viel von mir wissen. Ich wollte auch, dass wir den AIDS-Test vorher machen. Den haben wir dann auch gemacht, er hat mir seinen vorgelegt, ich hab ihm meinen AIDS-Test vorgelegt und dann stand ihm einfach nichts mehr im Wege und dann hatten wir auch unseren Sex. So, und jetzt letzte Woche Samstag war es und da habe ich durch Zufall rausbekommen, dass er schon sehr lange HIV-positiv ist und noch einiges anderes hat. Wie hast du das rausbekommen? Das ist eigentlich eine ganz blöde Geschichte. Es hat nachmittags jemand angerufen. Da wurde ich ein wenig eifersüchtig, weil er da so seltsam reagiert hat. Ja. Und dann hat er eine Schublade gegriffen. Ich habe noch nie bei ihm in der Wohnung rumgewühlt oder sonst was, weil das nicht meine Art ist. Weil ich habe ihm auch tierisch vertraut. Nicht. Ja, klar. Und ja, da fiel da ein Brief raus. Den hat er dann ganz schnell weggesteckt. Ja, ich habe ihn dann wieder rausgeholt. Da habe ich ihn gelesen und da war das ein heftiger Liebesbrief mit Gott weiß was. Und da hatte er jemand fürs Wochenende eingeladen. Ein Wochenende, wo ich nicht da war. Und hat ihm sogar Geld geschickt für ein Bahnticket. Ja, und da stand drin, dass er HIV-positiv ist? Nee, da stand das nicht drin. Nur da wurde ich sehr misstrauisch. Da hatte ich einen großen Streit und dann habe ich mir gedacht, also, ja, wenn er da schon solche Sachen bringt, also dann hat er vielleicht auch noch andere Sachen auf dem Kerbholz. Wer weiß, mit wem er sich noch trifft. Und dann ist er zur Arbeit gefahren und ich, gleich die erste Tasche, in die ich geguckt habe, sind da 3 oder 4 Bücher drin über HIV. Und er hat sich sowas von blöd gestellt, immer was HIV-Infektion betrifft. Gut, ja, du hast die Bücher dann gefunden. Du hast dann die Bücher gefunden. Wie ist es dann letztendlich rausgekommen, weil da die medizinischen Unterlagen auch noch bei waren. Die waren eingelegt in das Buch. Nicht ins Buch, da war nur ein Aktenordner drunter. Mhm. Also von verschiedenen Ärzten aus verschiedenen Städten, von verschiedenen Krankenhäusern und kein Arzt, weil von den anderen. Du hast gerade gesagt, er ist HIV-positiv und hat auch noch so einiges anderes. Was denn noch? Hepatitis C. Und was noch? Ja, da sind noch einige Pilzerkrankungen. Also ich kenne mich da auch nicht so. Dieser Typ namens Markus hatte dir versichert, dass er HIV-negativ ist? Und hat dir sogar einen AIDS-Test vorgelegt? Von seinem Vater, wo ich jetzt weiß. Sein Vater hat den für sich gemacht. Und ihr hattet ungeschützten Geschlechtsverkehr? Ja, danach, ja. Ich würde den anzeigen. Habe ich heute auch gemacht. Mhm. Wegen versuchter Körperverletzung erstmal. Was ist denn das für ein Oberarschloch? Ja, ich meine, der Vater weiß das von Anfang an. Der hat sich sogar noch eine doch morgens zu uns ins Bett gelegt und hat gesagt, na, jetzt war halt eine schöne Nacht und solche Sachen alles. Der hat mich aus Göttingen abgeholt. Was, der Vater hat sich zu euch ins Bett gelegt? Ja, einfach so. Also jetzt nicht so, dass da irgendwas passiert wäre, oder einfach so. Also, er war, also, war der Vater, also war der Vater eingeweiht in... Das wusste jeder, außer ich. Außer dir, wie hat er sich denn... Die er nicht akzeptiert hätte, das wäre seine Mutter gewesen. Seine Mutter habe ich einmal kennengelernt beim Essen. Sag mir bitte, wie er sich versucht hat rauszureden oder zu rechtfertigen. Und das ist das absolut Heftige. In dem Moment, wo ich rausgekommen habe, da war ich ja so fertig, da habe ich ihn auf dem Handy angerufen. Er war auf dem Weg zur Arbeit. Normalerweise darf man mit Hepatitis C ja auch nicht arbeiten. Er war auf dem Weg zur Arbeit, ich habe angerufen, ich war total am Heulen, total fertig. Ja, ich habe gedacht, ich bringe mich jetzt um, was ist das für ein Leben, warum hast du das gemacht? Lass uns dann nachher drüber sprechen, ich war jetzt zur Arbeit, war seine Reaktion und hat aufgelegt. Habt ihr denn dann nachher darüber gesprochen? Ach Gott, sprechen kann man das nicht nennen. Also er hat, als er nach Hause kam, war er am Rumschreien, er hat mich nur angemotzt. Dann hat er mir noch ein Buch hingeknallt, wo sämtliche Namen drin stand, wo er mit in den letzten Jahren Sex mit hat. Also er hat nicht versucht, das in irgendeiner Weise doch noch abzustreiten, das nicht. Wo seine Mutter hinterher dazu kam. Da hat er das versucht zu erklären, warum er das gemacht hat, weil er mich liebt und weil er mich nicht verlieren wollte. Wie viel Mal hast du mit ihm geschlafen? In der ganzen Zeit? Also ich war eigentlich, seitdem wir dann zusammen waren, richtig, kann ich sagen, dass ich in den 4 Monaten bis auf 2 Tage in der Woche eigentlich immer bei ihm war. Wir hatten immer ungeschützten Geschlechtsverkehr. Ja, nachdem das mit der Vergangenheit für mich so geklärt war und ich ihn vertraut habe mit ihren Eltern dann auch noch, war das für mich auch kein Problem und man hat auch keine Medikamente bei ihm gefunden. Also, heute hast du die Anzeige gemacht. Ja, das hat aber für mich auch noch einen anderen Grund. Ich hätte von mir auch vielleicht gar nicht mal so geschafft. Warum? Ich habe heute von seiner besten Freundin erfahren, dass er jetzt schon wieder mit 3 anderen Sex hatte. Ungeschützt. Er erzählt ihr ja alles. Die haben mir ja nie was erzählt. Und jetzt ruft die mich hier permanent an. Und du machst das auch, um jetzt andere zu schützen. Ich habe das gar nicht mal für mich gemacht. Das Idiotische und Heftige für mich daran ist eigentlich noch, dass ich den immer noch liebe. Ja, das kann ich nun nicht verstehen, Michael. Und lass uns bitte nicht darüber reden. Also das ist so. Da will ich auch gar nicht. Das ist so idiotisch. Das, was ich nicht verstehe. Nee, das würde ich auch, dem würde ich an deiner Stelle auch gar nicht großartig nachgehen. Das ist so schlimm, was da passiert ist und was der mit dir gemacht hat. Wenn du jetzt da noch ein bisschen irgendwie nachhängst, ätze es aus deiner Seele raus. Ja, ich werde nicht, am Mittwoch habe ich einen Aufnahmetermin in der Psychiatrie, weil ich total am Ende bin. Das glaube ich. Pass auf, Michael, diese Leitung macht mich ganz direkt mit, über die wir uns unterhalten. Ich finde es gut, dass du ihn angezeigt hast. Das war heftig auf der Polizei, muss ich wirklich sagen. Also die haben mich da erstens behandelt, als wenn ich Gott weiß, wie ansteckend war. Die wollten dann noch nicht mal meinen Personalausweis anfassen. War total heftig, aber war mir dann auch egal. Gut, aber die Anzeige ist gelaufen. Ja. Du gehst jetzt in eine psychologisch-psychiatrische Behandlung. Ich würde dir, wenn du das möchtest, gerne noch anbieten, dass du jetzt mit meinem Psychologen, mit dem Peter, noch ein paar Worte redest. Möchtest du das? Ja, wäre vielleicht nett. Okay, Michael, und dann hoffen wir, vielleicht ist es ja dennoch gut gegangen, dass du nicht infiziert bist. Ja, ich kriege das erste Testergebnis im Laufe dieser Woche. Und dann dauert es ja auch noch ewig, bis... Ja, das dauert eine ganze Weile. Ja, natürlich, ist klar. Michael, eine üble Geschichte, ein übler Kerl. Ja. Ich wünsche dir trotzdem alles Gute und hoffe, dass es vielleicht auch für dich gut ausgeht. Ja, ich hoffe es auch. Du legst auf und wir rufen dich gleich wieder an. Okay. Lieber Michael, alles Gute. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Thomas, 19 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja, Michael, das war gerade. Michael, das war gerade. Jetzt bist du da, Thomas. Jetzt bin ich dran. Ja, dein Thema. Mein Thema ist, ich will auswandern. Aber mein Thema ist jetzt zuerst mal, dass du dein Radio oder dein Fernsehen ganz leise schaltest. Das hast du nämlich nicht gemacht, das höre ich. Das sage ich immer wieder gerne. Ja, das mache ich. Wir werden nicht müde, es zu sagen. Ja, ich hab's. Du willst auswandern. Ich will auswandern, ja. Du Depp, wohin willst du auswandern? Wir leben doch in einem tollen Land. Nach Tonga, ja. Wohin? Nach Tonga? Nach Tonga. Warum? Weil beruflich und... auch die anderen Seiten hier in Deutschland das nicht mehr stimmt. Was? Beruflich und auch die anderen Seiten hier in Deutschland nicht stimmen? Nein. Was stimmt denn nicht? Das ganze System in Deutschland stimmt nicht, finde ich. Ist in Tonga das Paradies? Oder erzähl uns von Tonga, was da so schön ist. Ich bin nicht informiert, warte, ich vermute, das ist noch ein sozialistischer Staat, kann das sein? Nein, nein, ich will als Aufbauhilfe nach Tonga gehen, ja. Mhm. Und was ist da so wunderbar, dass du denkst, da fühle ich mich wohler als in Deutschland? Weil ich habe keine Lehre. Ich muss dazu sagen, ich habe 2 Lehren abgebrochen. Mhm. Da bin ich auch selber dran schuld dran, also muss ich sagen. Mhm. Was und waren das für Lehren, die du angefangen Tonga hast? Kann ich... Thomas, was waren das für Lehren, die du angefangen hast? Peter? Was, versteht man mich nicht, was waren das für Lehren, die du angefangen hast? Das war Automechaniker und Straßenbau, die Lehren, die ich angefangen habe. Und ich denke in Tonga, dass ich mich da weiterentwickeln kann. Mhm. Ja, das überzeugt mich jetzt noch nicht so sehr von Tonga. Wenn du sagst, du könntest dich dabei, was weißt du denn von diesem Land? Was ist denn da so toll? Wissen tue ich nichts davon. Du weißt gar nichts von dem Land. Im Endeffekt gehe ich dahin, weil meine Mutter und ihr Freund, meine Mutter ist Ärztin. Mhm. Und sie geht dahin als Ärztin. Mhm. Und ich kann dort irgendwie mich weiterentwickeln, denke ich. Denkst du? Aber du hast ja nicht mal eine Ausbildung. Was willst du denn aufbauen, helfen, wenn du mit gar keinem Know-how dahin gehen kannst? Also für mich jetzt persönlich, denke ich, dass ich mich da wirklich weiter... Ach, jetzt wusste er doch nicht mehr so ganz weiter, wie es mit dem Weiterentwickeln in Tonga los ist, was da los ist. Dann machen wir weiter mit Marina. Und Marina ist 28 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Marina. Domian, ich habe folgendes Problem. Und zwar, ich bin also auf einer Telefonline, das heißt, ich mache Telefon 6. Ja. Und habe also jetzt schon ein paar Mal gehabt, dass ich alte Männer dran haben hatte, die halt mit kleinen Kindern oder die ziemlich eine perverse Ader hatten. Das heißt, die ich dann einfach auch weggedrückt habe. Also die verlangen dann von dir, dass du ein kleines Kind spielst oder zum Beispiel, ihnen ja diese Fantasie machst. Ja, oder eben zum Beispiel eben auch auf der Line. Ich zum Beispiel auch ein Exhibitionist, wie nennt man das? Moment. Ich bin ganz aufgeregt. Exhibitionist, ne? Genau. Ja. Und der sich halt dann auch nackt vor kleinen Kindern zeigt und vor älteren Damen. Mhm. Und ich bin dann auch drauf eingegangen. Und habe ihm dann gesagt, weil er auf Strümpfe auch vor allen Dingen stand, dass ich Strümpfe anhatte und sollte die halt ausziehen. Habe ich ihn gefragt, ob ich die ausziehen soll. Und er sagte zu mir, du kleine Schlampe, wenn du die nicht anlässt, dann passiert dir sonst irgendwas. Mhm. Und also es fängt an mit kleinen Kindern und halt mit solchen Leuten. Und ich möchte gerne was tun. Ich hänge hier am Telefon. Ich sage auch meine Hintergeschichte. Das ist einfach so, ich bin also mit 14 selber missbraucht worden. Mhm. Aus dieser 14 Jahren ist dann halt ein Kind entstanden. Meine Tochter ist heute selber 14 Jahre alt. Mhm. Und mir geht es dabei schlecht. Ich mache das eigentlich halt mir nebenbei was zu verdienen. Aber mir geht es dabei schlecht, wenn ich denke, da ist ein Mann, den ich jetzt vielleicht weggedrückt habe und der vielleicht an der nächsten Ecke ein Kind anfällt oder ich weiß nicht. Was kann ich machen, Domian? Ja, was kannst wie du kann machen? Wie kann ich diesen Mann auf der Leine halten oder dass er mir seine Telefonnummer gibt oder dass ich irgendwas tun kann, weil ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Also wenn ich da nicht drauf reagiere, wenn ich jetzt mitspiele, gestern hatte ich einen Jungen am Apparat, der war 19, der hat auch so Fantasien gehabt, dass ich einen Opa abschießen soll, dass er mir eine Knarre in die Hand drückt und ich sollte im Wald einen Opa erschießen. Also ich muss doch irgendwas also, tun können. Marina, ich glaube, ich habe in dieser Sendung schon mit sehr vielen Mädels und Frauen gesprochen, die Telefonsexanbieterinnen sind. Deswegen habe ich dich auch angerufen. Ja, und die meisten, ich würde fast sagen 99% der Frauen haben zu mir gesagt, ich habe auch ethische Maßstäbe in diesem Job. Ja. Und dann sagten die Frauen, also wenn es um Kinder beispielsweise geht oder um extreme Brutalität, ist bei mir die Grenze erreicht, das mache ich nicht mit. Ich kann nur so viel machen, größer ist meine Macht nicht, haben die Frauen gesagt, ich zitiere das jetzt so, dass ich bei diesen Themen zumache, wegdrücke oder sage, ich mache das nicht mit, um nicht diese Fantasien noch mehr auszubauen, um nicht die noch heißer zu machen, die Leute. Ja. Du hast keine Möglichkeit, diese Menschen in irgendeiner Weise zu therapieren, in irgendeiner Weise an die ranzukommen. Du hast nur die Möglichkeit zu sagen, nein, mit mir nicht. Ich mache dich nicht auch noch in dieser perversen Fantasie heiß. Vielleicht Vielleicht ist das sogar dann der Einstieg. Kann ich das dann auch so sagen, von wegen, ich mache dich in deiner perversen Fantasie nicht heiß? Ich weiß ja nicht, mit welchem, das bleibt dir überlassen. Du musst ja entscheiden, wie weit du gehst und wie du mit deinem Arbeitgeber da auch... Also mir ist es freigestellt, wie weit ich gehe halt. Also Kinder und so ist sowieso nicht. Mhm. Die drücken wir halt so, als sind das mal junge Leute auch drauf, die es ausprobieren möchten oder so. Die drücke ich halt direkt weg, weil ich das an der Stimme direkt merke. Mhm. Aber es sind halt so Leute, die dann sehr hecheln und sehr schon sehr erregt sind. Mhm. Und dann denke ich mir, mein Gott, was passiert jetzt danach? Geht jetzt jeder mal drauf ein? Oder das sind meine Gedanken darauf. Und das ist halt für mich, das beschäftigt mich sehr, ich kann nichts tun. Ich sitze hier am Telefon und der... Du kannst nichts tun und du kannst argumentativ die ja auch gar nicht erreichen. Wenn die da schweinegeil am Telefon, wie du sagst, schon hecheln, kannst du gar nichts machen. Nun gibt es zwei Möglichkeiten, das zu sehen. Man kann sagen, wenn ich das nicht mitmache, vergreifen die sich vielleicht wirklich an Kindern. Ne? Ja. Das ist die eine Sichtweise. Die andere Sichtweise ist auch, wenn ich das mitmache, mache ich den vielleicht noch so sehr heiß in dieser Fantasie und er ist weniger hemmungslos, demnächst vielleicht wirklich in der Realität das zu machen. Ich finde, dass du sogar die Pflicht hast, und ich glaube, du denkst da genauso, zu sagen, nein. Und sag zu denen, was auch immer du für richtig hältst. Und wenn du sagst, ich mache solche perversen Sachen nicht mit, tschüss. Ja, also einfach nur wegdrücken oder sagen, dass ich nicht ich reagiere. Ich habe ja auch nicht gewusst, dass er so hart wird, sonst hätte ich ihn schon weggedrückt. Mhm. Weil du tust dir ja selbst auch nichts Gutes damit, wenn das nicht richtig ist. Nee, es geht mir dabei auch nicht gut und dann überlege ich dann wirklich, machst du es weiter oder lässt du es sein? Weil, vor allen Dingen mit deinem persönlichen Hintergrund, ne, den du hast. Richtig. Aber letztendlich, weil für alles Weitere trägst du keine Verantwortung und da bist du hilflos, so wie ich in ganz vielen Situationen hier auch hilflos bin. Du kannst natürlich nicht auf die Leute ganz persönlich in ihr Privatleben langfristig einwirken. Natürlich kannst du das nicht. Ne? Schmeiß sie raus. Schmeiß sie brutal raus. Ja, mache ich. Sprich mit solchen Schweinen nicht. Die nee, tue ich auch nicht. Ganz bestimmt. Sich auch nur in Fantasien an Kindern vergehen. Ja. Du, Mann, ich wollte noch sagen, du hast eine ganz tolle Sendung. Vielen Dank. Und wenn ich nicht auf der Leine bin, schaue ich auf diese Sendung und ich schaue sie auch während der Leine. Während der Leine. Das darfst deine Kunden nicht hören. Ich denke nicht und es also ist mir auch egal. Auf jeden Fall bist du ein ganz toller Moderator. Und ich denke, du gibst manchen Leuten ganz viele Tipps und bleib so, wie du bist. Vielen Dank, Marina. Ja, okay. Alles Gute. Ciao. Tschüss. Ciao. Jetzt ist Martin dran. Martin ist 37 Jahre. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Ja, hallo Martin. Dein Thema. Ja, mein Thema bist in gewisser Weise du und eins deiner Hobbys. Eins meiner Hobbys? Ja, und zwar hast du mal vor Ewigkeiten erzählt, dass du auf Schlagermusik stehst. Ich stehe bisweilen auf Schlagermusik, ja. Bevor wir darauf eingehen, das ist eigentlich der Hauptpunkt. Ja. Hörst du auch Volksmusik? Nee, das ist nicht mein Ding. Also auch nicht so volkstümlichen Schlager? Nicht gerne. Gut. Nee, irgendwo ist die Schmerzgrenze dann doch erreicht. Aha, gut. Dann vertiefen wir das nicht, dann gehen wir mal auf den Schlager. Ich hab vorhin im Vorgespräch gesagt, ich wollte bei dir mal so ein bisschen abklopfen, ob du so ein Typ bist, der auf diesen 70er-Revival steht, oder hörst du lieber diesen neuen deutschen Schlager, meinetwegen diese ganz neuen Interpreten wie Leonard oder Gabi Baginski, ich meine, gut, die ist schon ein bisschen älter, die sind aber auch wieder da. Also eher die 70er-Jahre, 60er-Jahre und 50er-Jahre. Also Hossa Hossa. Ja, genau, sowas, ja. Obwohl, dieses Stück nun gerade nicht so gerne, aber eher die Zeit. Ja, aber ich meine so diese Zeit. Die Zeit, ja, genau, ja. Aha. Du willst mich jetzt befragen, oder was? Nein, also mir ist noch eine private Frage eingefallen, aber die möchte ich gerne zum Schluss stellen. Ja. Aber nochmal zu dieser Musikgeschichte. Hast du da spezielle Lieblingsinterpreten oder Lieder sogar, die wir vielleicht mal zusammen singen könnten jetzt? Ach nee, zusammen singen, lass mal stecken. Ich fand sie irgendwo allein in Mexiko. Nein, Anita. Find ich furchtbar, dieses Stück. Mag ich, also Costa Cordalis ist überhaupt nicht mein Bier. Ach so. Nein, mag ich nicht. Was Gutes. Ich mag Gitte Henning. Ich mag, wie? Gitte Henning? Ja, Gitte Henning. Ach so, hat jemand kurz nicht verstanden. Ich mag Udo Jürgens. Ich mag Vicky Leandros. Der Vicky ist gut. Ja, ich mag auch Roland Kaiser. Aha. Ja. Also um nur ein paar zu nennen. Und nun hast du ein paar Namen genannt. Ja, hab ich. Das war Butterweierfische. Sag mal ein paar Lieblingslieder, die du meinetwegen rauf und runter hören könntest zeitweise. Griechischer Wein. Oh, das mach ich nun nicht. Das machst du nicht. Oder Vicky Leandros, ich hab die Liebe gesehen, ist doch wunderbar. Oder Manolito. Manolito ist auch ganz nett, ja. Ja. Das ist aber ein neueres Stück, ne? Das ist noch ein bisschen neuer, ja. Ja, du siehst, ich bin sehr, sehr informiert. Mhm. Gut, jetzt noch eben eine private Frage zum Schluss. Ja. Ich hoffe, du fällst nicht vom Stuhl. Na, so schnell falle ich hier nicht runter. Gut. Sag mal, bist du oder warst du in Tom Bildhauer verliebt, dein Mitarbeiter? Nein. Das ist mir und einer Bekannten mal so aufgefallen, wenn du am Freitag die Mitarbeiterliste runterredest, dass du dann so eine besondere Betonung bei den Namen hast. Ach, das ist ja lustig, was euch also auffällt. Ja. Nein. Und komischerweise in der Zeit war auch meine ältere Anruferin. Ja. Die hatte festgestellt, dass du total verliebt bist und du hast das auch zugegeben. Ja. Und dann kam das mit der Betonung bei den Namen. Und vor allen Dingen hat er dir ja auch zu seinem letzten Jubiläum die Torte ins Studio gebracht und lag dieser Vermutung also sehr nah. Also ihr seid ja wirklich ganz, ganz aufmerksame Zuschauer und Zuhörer. Ich bin da völlig baff. Aber das sind so ganz intime Sachen, die würde ich, selbst wenn es so wäre, würde ich hier gar nicht so erzählen. Es gibt ja auch noch irgendwie Grenzen, aber das ist gar nicht so. Das ist nun wirklich nicht so. Aha. Ja. Gut. Das sind einfach so nette Leute um mich herum und da freue ich mich über jeden, der hier sich bei mir engagiert oder mir gar eine Tochter reinbringt. Also die Tochter hätte sie auch ein anderer Kollege reinbringen können. Natürlich. Das war ein Zufall. Natürlich, klar. Ach so. Ja. Gut, du, ja, dann haben wir es schon. Ja, Martin. Gut. Das war's. Auch in Sachen Schlager alles. Ja, wenn du noch was ansprechen willst, gerne. Nee, sag du mir doch bitte noch, was du gerne magst. Also du wirst es kaum glauben, ich habe momentan so ein Faible für DDR-Schlager und Interpreten und Interpreten. Mhm. Also meinetwegen, ich weiß nicht, ob die Namen was sagen. Ruth Brandin, Helga Brauer, Bärbel Wachholz, Regina Toss, die wird dir doch was sagen. Nein, sag mir auch nichts. Also jetzt falle ich aber noch was. Nein, wirklich nicht. Also Regina Toss, die kennt man auch heute hier drüben, sag ich mal. Also Schick mir doch mal eine Platte oder eine Aufnahme oder einen Tonbandmitschnitt von irgendwas. Weißt du, was ich mache, Fumian? Ja? Ich habe jede Menge CDs. Es gibt so eine Sammelserie, die heißt Amiga Schlagerarchiv. Ja. Die besteht aus 15 CDs mit weit über 20 Titeln pro CD. Ja. Ich stelle dir mal ein richtig schönes, buntes Programm zusammen und dann schicke ich dir das her. Mach das mal, auf Kassette. Das ist ja nett von dir. Ja, soll ich dabei schreiben, was die Lieder sind und wer das singt, ne? Genau, so machen wir's. Gut. Martin. Danke. Alles Gute. Ja, tschüss. Tschüss. So, jetzt machen wir weiter mit Christian. Und Christian ist 25 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Christian, was ist dein Thema? Ja, also ich habe folgendes Problem. Ich bin auch schwul. Ja. Und habe vor circa 2 Monaten durchs Internet, ich habe Kontaktanzeigen aufgegeben, habe ich einen kennengelernt. Mhm. Und wir haben uns das erste Mal getroffen und ich habe direkt so einen Faustschlag in den Magen bekommen. Mhm. Und dachte so, Gott, Liebe auf den ersten Blick gibt es nicht, aber war mir dann klar, es ist wohl doch. Auf jeden Fall, ja, haben wir uns getroffen, ich habe sie dann irgendwann auch gesagt, direkt am Anfang, ich so mal, ich glaube, ich habe mich in dich verliebt und ich kann es zwar noch nicht glauben, aber es war ganz komisch. Ja, er hat ganz normal darauf reagiert, sagte, er wüsste nicht, was er zu sagen sollte, das bräuchte bei ihm halt alles Zeit und ja, auf jeden Fall, es geht seit 2 Monaten und irgendwann, nachdem er das wusste, fahren auch aufs Becken, Diskotheken und so, hat er mich dann da ziemlich angemacht, hat mich angetanzt, angegraben, also bis zur Weißblut, ich war schon sozusagen auf 180 und der Verrückte im Auto hat er auch immer weitergemacht und irgendwann, hat er mich dann vor der Tür abgesetzt und ich habe gesagt, soll aufhören, dass das halt zu viel wird und auf jeden Fall hat er mich aufgerissen, dann wollte ich ihm halt so in den Schritt greifen. Mhm. Er ist total ausgerastet und hat gesagt, hätte ich nicht von dir gedacht und das ist unmöglich und hat sich total gewehrt irgendwie. Mhm. Auf jeden Fall war das für mich dann schon sozusagen ich und wollte noch Nachrichten schicken und so und ich hatte mich schuldig gefühlt, irgendwie du hast einen Mist gemacht und ja, auf jeden Fall haben wir uns dann wieder vertragen, er kam dann wieder an und rennt hinter mir her, also nicht rennt hinter mir, aber wir haben immer guten Kontakt weiter und kommen uns auch näher und irgendwann hat er dann, weil ich dann Panik gekriegt habe, habe ich nichts mehr gemacht von meiner Seite aus halt. Mhm. Obwohl das Gefühl halt immer stärker wird, es wird auch immer schlimmer bei mir, also der fehlt mir jeden Tag und auf jeden Fall hat er mich dann irgendwann mal, hat er getrunken, da bin ich gefahren und fing dann im Auto an, mich anzumachen während der Fahrt. Auf jeden Fall sind wir dann auch zu Hause gelandet bei ihm. Ja. Und es wurde auch heftiger, aber dann wollte ich auch zu sagen mehr, aber ich habe auch gedacht, pack ihn nicht in den Schritt, weil er letztes Mal so ausgerastet ist, tu es nicht. Und er wollte dann auch nicht, wollte dann weiter und er wollte nicht. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, habe ihn auch irgendwann darauf angesprochen mal, also in ganz viele Situationen, wo er dann sagt, ich möchte mit dir kuscheln und zum Fernseher liegen, aber ich glaube, ich habe das Gefühl, habe ihn auch mal angesprochen, dass mit ihm irgendwas nicht richtig ist irgendwie. Ich weiß es nicht, weil er lässt sich halt nicht in den Schritt greifen. Und inwiefern nicht richtig ist? Ja, ich weiß es nicht, es ist nur eine Vermutung her, weil also ich arbeite selber auch mal in der Diskothek und es kommt mir mal vor, dass halt eine gute Freundin, die hat mir dann auch mal in den Schritt gegriffen da und das hat er dann gesehen. Ja, du musst aber bestimmt eine bestimmte Vorstellung haben, was nicht richtig sein könnte bei ihm. Christian? Hallo Christian? Dann ist der Christian weg. Dann haben wir, wie kommt das? Naja, dann machen wir weiter mit Egon. Egon ist 65 Jahre, guten Morgen. Egon ist auch weg. Dann machen wir jetzt ein kurzes Päuschen. 1.25 Uhr. Weiter 1.26 Uhr und 25 Sekunden, jetzt halt als live und das WDR-Fernsehen. Heute ist unsere Sendung offen, völlig offen für all eure Themen, über die ihr gerne mit mir reden wollt. Und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Beide Leitungen und beide Nummern sind kostenfrei. Morgen heißt unser Thema, seitdem bin ich ein anderer Mensch. Seit wann seid ihr ein anderer Mensch? Darüber unterhalten wir uns morgen. Heute können wir uns über alles unterhalten. Es geht weiter mit Nick. Und Nick ist 20 Jahre alt. Ja, hallo? Ja, Nick, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist Christoph. Christoph? Wie Christoph? Ja, also im weitesten Sinne. Soll ich einfach mal anfangen zu erzählen? Bitte, ja. Damit wir das verstehen, warum dein Thema Christoph ist. Okay, also Christoph ist 21 und Christoph hat drei feste Freundinnen. Mhm. Feste möchte ich betonen. Feste, also er hat drei feste Freunde. Ja, genau. Er hat drei Beziehungen. Ja, genau, und mich. Und dich? ist er im Hintergrund dabei? Ja, im Hintergrund, genau. Mit dem Wie? Er hat richtig. Drei Frauen. Genau. Er führt feste Beziehungen, wir wollen das mal richtig festhalten, mit drei Frauen. Und er führt eine feste Beziehung mit dir, mit Nick. Genau, richtig. Gib ihn mir mal. Sofort. Bis gleich. Ja. Ja, hallo Domian. Du bist Christoph. Ja, genau. Wie alt bist du? 21. 21. Du hast drei Frauen und du hast Nick. Ja, genau. Wie geht denn sowas? Ja, ich weiß nicht. Also, bis jetzt hat alles ziemlich gut funktioniert, weil die Zeit immer da war und... Ich bin Koch vom Beruf und dann hat das mal ganz gut hingehauen. Aha, also man muss Koch sein, dann kriegt man drei Frauen und einen netten Jungen. Wissen die Mädels voneinander, dass da noch jeweils andere Frauen sind? Nee, wissen die nicht. Die wissen auch nichts von Nick? Die wissen, also sie kennen Nick, aber die wissen nichts von Nick. Ihr wisst nicht, also ihr habt auch eine sexuelle Beziehung auch miteinander? Genau. Ja. Nick ist aber eingeweiht in alles. Nick weiß alles, ja. Nick weiß alles. Wer ist denn deine Hauptbeziehung von den vier Menschen? Ist das Nick? Ist Nick der Wichtigste? Ja, genau. Warum hast du drei Frauen? Eine tut's doch eigentlich auch, oder? Ja, eigentlich schon, aber ich weiß nicht. Für mich ist das irgendwie, ich brauche mehr Spielraum, sagen wir es mal so. Du brauchst also mehr Spielraum. Ja, wie lange geht das denn mit den drei Frauen und Nick schon? Wie lange? Ja, seit circa 2-3 Monaten. Ach so, noch relativ frisch. Ja, genau. Nun ist es, vermute ich, oder das stelle ich mir recht kompliziert vor, mit vier Leuten so zu jonglieren, vor allen Dingen, wenn drei davon denken, du bist die Hauptperson für ihr Leben. Ja, du musst ja ständig belügen. Das irgendwie alle, also Nick weiß es, also, weil er ist auch für mich die Hauptperson, aber die drei Mädels denken es auf jeden Fall. Du bist aber so ein richtig bisexueller Mann, rundherum, ja, genau. Mit allem drum und dran und mit allen Gelüsten. Ja, sozusagen. Ja. So, nun haben wir da ein bisschen spaßig drüber geredet. Mhm. Nun wird's ernst. Okay. Du, okay. Du betrügst diese Frau unter Strich und Faden. Ja, ich weiß, aber... Das ist doch nicht in Ordnung. Eine davon ist zum Beispiel, ich habe zwar eine eigene Wohnung, aber halt, Wäsche waschen ist da nicht so drin, weil ich habe mir noch keine Waschmaschine gekauft und so, und dann ist die halt auch dabei und wäscht mir die Wäsche und so. Und Achso, du hast also eine Frau fürs Wäschewaschen, eine Frau fürs Putzen und eine Frau fürs Bett, oder wie? Ja, mehr oder weniger. Ja komm, das ist doch wirklich eine... Nein, das ist kein Scheiß. Nein, aber es ist eher eine miese Tour. Wenn es kein Scheiß ist, ist es umso schlimmer. Ja, irgendwie. Schläfst du denn auch, jetzt im Ernst, schläfst du auch mit allen drei Frauen? Ja. Mhm. Und spielst ihnen so den großen Liebhaber vor und spielst ihnen die große Liebe vor. Scheiße. Stell dir mal vor, das würde man mit dir machen. Ich meine, das ist immer die beste Möglichkeit, vielleicht sich zu korrigieren im Verhalten, indem man sich vorstellt, wenn man das mit mir machen würde. Ja, das Dumme ist, das ist mir letztes Jahr passiert und von daher habe ich ja vielleicht so meine Schlüsse draus gezogen. Nach dem Motto, das mache ich jetzt auch. Ja, genau. Ja, gut, aber die Frauen, mit denen du das jetzt da betreibst, die können dafür ja nichts, dass du auch mal irgendwann gearscht worden bist. Ja, das stimmt schon. Und man sollte ja selbst immer versuchen, gut dazustehen, vor anderen und vor sich selbst. Du stehst nicht gut da. Du stehst nicht vor den anderen gut da und vor dir selbst jetzt auch nicht. Letztendlich auch nicht. Du betrügst die Mädchen aus Strich und Faden. Ja, das stimmt schon, aber... Wie soll das also weitergehen? Hast du einen Plan? Ja, ich weiß nicht. Also nicht das irgendwo gar nicht so, weil ich hab... Nee, klar, du lässt dich natürlich von allen Seiten bedienen. Das ist natürlich klar. Aber du bist auch nicht so manns genug und sagst denen die Wahrheit. Dann könnte das ja so laufen, wenn du den offenen reinen Wein einschenken würdest, dann würde ich sagen, okay, wenn all das mitmachen, so what, egal. Hm. Ja. Ne? Aber da bist du zu feige für, denen das zu sagen. Ja, stimmt. Ne? Ja. So, damit ist dieses Gespräch mit Christoph beendet. Gib mir mal den Nick nochmal, Christoph. Ja, klar. Jürgen? Hör mal, Nick. Ja. Der ist ja drauf. Wie denkst du denn darüber, über ihn? Naja. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Meine Güte, ich denke einfach, mit diesen Frauen, das wird sich irgendwann, sagen wir mal, einfach verwachsen. Erledigen, meinst du? Genau das. Ja. Bist du nicht eifersüchtig, wenn er mit der einen, mit der anderen oder mit der dritten sich beschäftigt, ins Bett geht? Ich sehe ihn jeden Tag, die anderen sehen ihn alle 3-4 Tage so. Mhm. Ist okay. Also du bist nicht eifersüchtig? Nicht wirklich, nein. Komisch. Bist du verliebt in ihn, richtig? Da kann ich doch jetzt schlecht was zu sagen. Leben wir ja. Ja, aber du magst sie doch offensichtlich doch sehr gerne, ne? Ja, darauf könnte ich eigentlich. Ja. Also ich glaube, ich würde platzen vor Eifersucht, wenn ich wüsste, dass mein Freund da noch 3 andere Menschen nebenher hätte. Ja gut, aber wenn du weißt, dass die Frau, die eine ist fürs Bett, die eine ist fürs Kochen, die eine ist fürs Putzen, also meine gut, Güte. Jetzt, wir haben jetzt gerade, ich habe mit dem Christoph auch so gerade darüber geredet, man kann da sehr leger drüber sprechen, aber letztendlich ist es doch mies. Ich finde es letztendlich mies, Nick. Ja, nein, darum haben wir ja angerufen, also beziehungsweise darum habe ich angerufen. Es war einfach meiner Meinung nach ein bisschen zu heftig, was jetzt los ist. Ich habe gerade zu ihm gesagt, ich weiß nicht, ob du es mitgehört hast, nee. Wenn er nicht feige wäre, aber er ist feige, dann würde er den Frauen das sagen und mit offenen Karten spielen. Und wenn die das mitmachen würden und sich alle einig wären, wäre es ja in Ordnung. Aber so holt er sich die Rosinen raus, lässt sich bedienen von allen Seiten und die armen Mädels sind die Gearschten. Ja, ja. Ja, ich meine, das Allerschlimmste, was im Moment aktuell ist, ist, dass wir in nächster Zeit zusammenziehen wollen. Und wenn das der Fall ist, dann weiß ich gar nicht, wer das ist. Stell dir mal vor, ihr beide, Nick und Christoph, ziehen zusammen. Und dann kommt jeden Tag eine andere Frau rein. Nein, nein, das geht auf gar keinen Fall. Da kommt das Schloss vor die Tür. Also du möchtest schon gerne, also dein Traum wäre schon mit ihm alleine zu leben. Ja, natürlich. Wie würdest du das denn sehen? Ja, natürlich. Das habe ich ja nur ein paar Mal schon gesagt. Mach hier mal ein bisschen Dampf unterm Hintern. Ja, ich versuche. Ja. Okay, Nick. Ja. Alles Gute. Viel Glück euch. Tschüss. Wir noch 2 Autogrammkarten haben? Ja, leg mal auf. Wir rufen dich nochmal an wegen der Adresse. Ja, danke. Okay, tschüss. Ciao. So, jetzt versuchen wir nochmal Egon. Egon 65, hallo. Hallo. Ja, Egon. Jetzt. Hier ist Egon. Ja, schön, hier ist Domian. Hörst du mich? Sehr gut, ja. So. Ja, dein Thema. Ich mache mal eine Kurzbiografie. Ich bin schwul. Ja. Und zwar seit dem 12. Lebensjahr, da bin ich verführt worden. Mhm. Nein, du hört man ja nicht schwul von. Aus politischen Gründen in den Knast gekommen. Mhm. Habe dort einen Freund kennengelernt, der für mich sein Leben gelassen hat, war später 38 Jahre verheiratet, meine Frau ist gestorben und bin nun wieder zum anderen Ufer geschwommen. So. Nach der Ehe, also während der Ehe hattest du keine Männerkontakte? Doch, ich hatte Männerkontakte, da bin ich ausgebrochen, bloß eher 1956, als ich entlassen wurde, war das ja noch verboten. Ich meinte jetzt während der Ehe. Während der Ehe hattest du keine Männerkontakte? Doch. Doch auch. Ja. Aber die Stasi, die war ja hinter mir her. Mhm. Und das hätte damals ja, ich bin jetzt noch ungeoutet. Mhm. Und nun folgendes. Ich habe vorher Kontakte gehabt und lernte dann im Anfang März dieses Jahres, lernte ich meinen Carsten kennen. Deinen Carsten? Ja. Ja. Wo Carsten hast du den Carsten? 32. Ja. Wo hast du ihn kennengelernt? In Leipzig. Mhm. Er wohnt in Altenburg. Mhm. Ich wohne im Raum von Klauhau. Mhm. Hast du ihn in einer Kneipe kennengelernt? Nein, in Leipzig auf dem Hauptbahnhof. Auf dem Hauptbahnhof, ah ja. Ja, wo wir kamen ins Gespräch und ich habe mich sofort in ihn verknallt. Mhm. So, nun könnte man ja eigentlich gratulieren, aber ich vermute ja, dass er irgendein Problem auch mit verbunden ist, oder? Ein Problem ist, es ist ein bettelarmer Hund. Mhm. Ja? Mhm. Und hier war früher Stricher. Mhm. Und wir waren dieses Jahr im Mai oder Juni, waren wir in Marokko. Er hat mich behandelt wie ein Stück Dreck. Mhm. Und auch jegliche Zärtlichkeit ist ihm fremd. Mhm. Und ich sehne mich nach Zärtlichkeit. Mhm. Nun liegt das so, mir ist nicht allein Sex wichtig. Mhm. Mir ist auch hier eine gepflegte Unterhaltung in gepflegter Atmosphäre, gutes Essen und so weiter. Mhm. Das ist mir auch wichtig. Mhm. Und er ist wahrscheinlich noch klüger wie ich. Noch klüger als du? Ja. Inwiefern? Naja, er hat von vielen Sachen Ahnung, die ich noch nicht habe. Mhm. Kann das denn sein, dass dieser junge Mann, er ist ja noch sehr jung, dich auch ganz schön ausnimmt? Ja, genau so ist es. Mhm. Ich habe ungefähr 10.000 Mark in ihn investiert. 10.000 Mark schon? Ja. Mhm. Und aber du kriegst im Prinzip ja nichts zurück. Nein. Der Marokko-Urlaub, das war eine einzige Quälerei. Mhm. Kein zärtliches Wort, keine gute Geste, sondern nur Kritik und Vorwürfe. Mhm. Im Moment lebt er lebt aber nicht bei dir. Nein. Nein. Und wie ich oft, lebe allein, und er lebt allein. Wie oft kommt er zu dir? Wie oft macht ihr was zusammen? Also, einmal in der Woche. Einmal in der Woche. Und ich gehe mal davon aus, dass du dann auch immer bezahlst, wenn es um Essen geht. Immer. Mhm. Er ist 33 Jahre alt, er war Stricher. Wie verdient er sich denn heute seinen Lebensunterhalt? Arbeitet er wenigstens in irgendetwas? Nein. Also hängt er nur rum und lebt von der Sozialhilfe oder was? Ja, Sozialhilfe und hier in der Rente. Mhm. Er kriegt auch eine Rente oder was? Ja. Mhm. Ja. Angeblich Erwerbsunfähigkeit. So, Egon, jetzt frage ich dich. Du bist ja Mann, mit dem man reden kann. Wieso bist du bei diesem Typ noch, wenn du so schlecht letztendlich ihn beurteilst und ihn so schlecht auch darstellst? Ja, das ist mein Problem. Ich habe ihn unwahrscheinlich lieb. Aber wie kann man denn jemanden lieb haben, Egon? Jetzt im Ernst. Du bist auch ein erfahrener Mann. Wie kann man denn jemanden... Mein Problem geht noch weiter. Ja. Ich kenne nur... In Klauhau habe ich den Thomas. Der ist auch 33 Jahre alt. Mhm. Und der steht nur geistig unter mir. Mhm. Aber... Der ist total geil, sexbesessen, aber die Themen oder die Neigungen, die ich jetzt habe, hier gute Musik und so weiter, okay, das ist eben totales Fremdwort. Mhm. Dann lass uns jetzt mal nicht über diesen Thomas reden, sondern über den ersten, denn das scheint mir das größere Problem zu sein. Meine Frage war gerade gewesen, die hast du noch nicht beantwortet, wie kann man jemanden lieb haben, der einen so behandelt? Ja, das weiß ich auch nicht und das ist mein Problem. Und deswegen würde ich dir, Egon, wirklich ganz, ganz, ganz dringend empfehlen und raten, die Finger von diesem Typ zu lassen. Ja. Du hast ja persönlich gar nichts davon. Genau so ist es. Im Prinzip wirst du ja verarscht von dem. Ja, und das hat mir der Thomas auch gesagt. Mhm. Ja. Also, wir verbleiben jetzt so, dass du mal sehr, sehr intensiv in dich gehst. Und vielleicht dann den einen abschießt, der dich so schlecht behandelt. Und die Sache mit dem Thomas, das müssen wir ein andermal klären. Okay? Ja, Domian. Ja. Ich habe noch etwa eine Bitte. Eine Bitte, ja. Ich würde gerne mal nach Köln kommen. Ja. Und dich persönlich kennenlernen. Ist das möglich? Nee, das ist leider nicht möglich. Was meinst du dann? Habe ich ja gar keine Zeit mehr für Sendung und Privatleben, wenn ich so diesen Bitten nachgehen würde. Ist sehr nett von dir, dass du dich interessierst, aber kann ich leider nicht Ja sagen. Dann, wenn ich jetzt Ja sage, dann ruft der Nächste an und dann gibt's eine Anfrage und dann kann ich nicht mehr. Okay? Ja, gut. Okay. Ich danke dir erstmal für den Rat. Ja, alles Gute. Ja, ich danke dir. Tschüss. Und ja, dann schieße ich ab. Ja. Und halte mich an den Thomas. So ist es richtig. Okay. Gut, ich bedanke tschüss, mich. Egon. Wiederhören. Tschüss. Nadine, 21 Jahre alt. Guten Morgen. Nadine, was haben wir da heute los hier? Immer legen die Leute auf oder die Leitungen brechen zusammen. Es ist Montag. Es ist alles noch nicht so richtig eingefahren und warm. Na, warm war es schon heute Abend. Axel, 32. Ja, hallo. Hallo Axel, guten Morgen. Was ist dein Thema? Ja, hallo Jürgen. Ja, ich habe ein Problem, kann man nicht sagen. Es ist teilweise etwas witzig, aber auch ein bisschen problematisch. Und zwar wohnen wir in so einem ganz normalen Miethaushalt mit 4 Stockwerken, 5 Stockwerken, Hinterhaus und so weiter. Mhm. Und bei uns wohnt jemand, der am Anfang eigentlich einen ziemlich normalen Eindruck machte. Mhm. Und der hat sich jetzt irgendwann entwickelt zu einem, ja, weiß ich nicht, man hat zwar so das Gefühl, der hat nicht mal eine Tasse im Schrank. Mhm. Also er läuft mit Kopf nach unten und hat eine etwas, was eine hohe Stimme ist, ja nichts Schlimmes, aber mhm. er spricht halt immer ein bisschen bedächtlich und so ein bisschen komisch und so. Und der hat die eigenartige, ja, die Angewohnheit, halt so 4 bis 5 Stunden am Tag Wasser laufen zu lassen. Das Besondere daran ist aber, dass er die Klospülung laufen lässt. Mhm. Und jetzt haben wir ihn schon gefragt, was machst du denn, warum lässt du denn die Klospülung laufen, weil... Ich weiß, ob du das weißt, aber es sind normalerweise 9 Liter in einer Minute. Eine Menge Trinkwasser geht da flöten, ja. Einfach nur weg. Und dann kostet das viel Haufen Geld. Mhm. Und wir haben dann gefragt, warum, können wir dir nicht helfen irgendwie? Und er sagte am Anfang, naja, weil er will irgendwelche Verstopfungen vorbeugen. Später sagte er dann, er will, er reinigt sich. Und da sage ich, mit der Klospülung reinigst du dich? Und sagt er, ja. Und vor allem, du musst dir mal vorstellen, es ist jetzt wirklich besser geworden. Aber es ging vorher manchmal 2-3 Stunden am Vormittag, 4 Stunden am Nachmittag, mhm. nachts auch nochmal ein paar Stunden. Und dieses Geräusch, allein das Geräusch, also, du wirst. Axel, ich finde es nett, dass wir bei uns unterhalten können. Aber vielleicht wäre es klüger gewesen, die Hausverwaltung anzurufen. Als mich anzurufen. Die können nichts dagegen machen. Nee. Ja, dann bin ich natürlich auch ratlos, wenn die Hausverwaltung ratlos ist. Was mit dem Mann los? Ich meine, ja. Die können doch irgendwie einschreiten, wenn er ständig Wasser laufen lässt. Das gibt's doch gar nicht. Ja, da können Sie nicht. Sie sagen dann, ja, wir müssen uns da genau aufschreiben, wann und wie. Mhm. Ich bin ja auch jetzt den ganzen Tag zu Hause und kann mir die Zeiten genau aufschreiben. Mhm. Wunderbar. Mhm. Oder was? Das geht natürlich auch nicht. Ich wollte es eigentlich nur mal so als Problem darstellen. Mhm. Und weil es ja auch ein bisschen witzig klingt. Weil ich habe sowas ja auch noch nie vorher gehört. Mhm. Du wahrscheinlich auch nicht. Naja. Deshalb wollte ich mal sehen, was du dazu so sagst und was du machen würdest. Oder vielleicht bei Greenpeace anrufen, dass die dir mit noch mal bei Greenpeace anrufen, keine schlechte Idee, ja. Na, weil ich weiß es nicht. Ich sauer, wenn die sowas hören. Ja, aber ich weiß, also das weiß ich nicht. Das Wassergeld wird ja berechnet über alle Mieter, ne? Ja, richtig. Oder hat ja eine eigene Wasseruhr? Leider nicht. Ja, also da muss das doch irgendwie von der Hausverwaltung zu regeln sein. Ja, die haben gesagt, alles ausschreiben und immer wieder Briefe schicken. Also da bin ich wirklich überfragt. Ja. Mein lieber Axel, kann ich ja nicht weiterhelfen, okay? Nee, na, ich wollte doch nur nebenbei, ich leide darunter jetzt. Ja, das war mal Probleme so andeuten und mal ein so Schmankerl aus dem Alltagsleben. So, genau. Genau. Schöne Axel. Tschüss. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Ja. Morgen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, jetzt versuchen wir nochmal mit Nadine. Hallo, Nadine. Hi. Ja, da bist du ja. Du hast gerade aufgelegt. Nee, ich habe nicht aufgelegt. Das lag irgendwie an euch. Dann liegt das ja in unserem blöden Computer. Ja. Nadine, 21 Jahre alt. Mhm. Dein Thema? Ja, ich will über die Beziehung zu meinem Verlobten sprechen. Ja. Die eigentlich super gut läuft. Wie man sich echt besser nicht vorstellen kann eigentlich. Mhm. Ja, nur das Sexuelle dabei nicht so ganz gut läuft. Ihr seid verlobt? Mhm. Seit September. Seit September. Und wie lange seid ihr schon zusammen? Ja, also... Erst ein Jahr? Ja, August. Mhm. Und warum jetzt schon die Verlobung nach einem Jahr? Ja, weil es halt alles so gut läuft. Aber eben alles ja nicht. Ja, stimmt. Seit wann läuft das mit dem Sex nicht so? Oder war das von Anfang an problematisch? Nee, am Anfang, da war es... Ja, das Gegenteil. Also da war es super viel. Mhm. Und ja, es ist halt immer weniger geworden. Mhm. Und ja, es ist halt wirklich sehr wenig. Wann wurde es denn weniger? Nach einem Monat, 2 Monaten? Naja, weiß ich nicht, wie ich das sagen soll. Also am Anfang war es fast jeden Tag. Mhm. Und das war mir dann zu viel irgendwie. Und dann habe ich ab und zu mal abgeblockt. Mhm. Und ja, dann habe ich nochmal abgeblockt. Also, und dann hat er dann aber auch ab und zu, also schon gar nicht mehr so oft versucht. Und ja, dann wurde es halt immer weniger. Mhm. Du sagst immer weniger. Heißt das, dass im Moment gar nichts mehr läuft? Ja, doch, aber wirklich sehr selten. Wie oft im Monat? Ein-, zweimal. Ein-, zweimal. Du bist damit sehr unzufrieden? Ja. Mhm. Bist du sicher, dass dein Verlobter, dein Freund, keine andere Affäre nebenher hat? Ja, bin ich mir 100% sicher. 100% sicher. Ja. Hast du ihn darauf angesprochen, warum das so ist? Was mit ja, ihm dann los sagt ist? Er so, dass ich ja auch mal die, also anfangen könnte so. Und dann habe ich gesagt, ja, das habe ich ja gemacht, aber du sprichst dich drauf an so. Also ich weiß nicht, warum es nicht klappt. Also die einzige Rechtfertigung, die er bringt, ist, also die Reaktion ist, dass er sagt, du könntest ja auch mal Initiative ergreifen. Ja, ganz genau. Bist du denn da ziemlich ja, zurückhaltend und lässt ihn immer kommen? Geht. Also am Anfang war es so, ja. Mhm. Aber also ich denke mal, so in letzter Zeit ist es schon so, dass ich auch ab und zu mal... Mhm. Ich meine, Nemin, vielleicht ist das erstmal ein Versuch wert, dass du ihn beim Wort nimmst. Und dass du mehr die Initiative ergreifst und dass mehr Aktivitäten von dir ausgehen. Mhm. Letztendlich vermute ich aber, dass da irgendwas anderes hintersteckt. Mhm. Nämlich, dass er in irgendeiner Weise, wenn er auch keine noch andere Freundin hat, aber dass er die sexuelle Lust an dir verloren hat. Und das finde ich nach einem Jahr schon ein extremes Warnzeichen, dass mit der Beziehung vielleicht irgendwas da gravierend dann doch nicht in Ordnung ist. Mhm. Also ich würde das sehr ernst nehmen und würde ihn auch dann noch mehr löchern, was denn los ist. Ich meine, man sagt natürlich auch nicht gerne einem Menschen, den man ansonsten sehr gern und sehr lieb hat, ich stehe nicht mehr so sehr auf dich. Ja, klar. Das sagt man nicht so. Aber versuch das rauszukriegen. Und wenn die Wahrheit auch noch so bitter ist für dich, dass du dich dann zumindest damit arrangierst oder dass du deine Konsequenzen auch daraus ziehst. Mhm. Stell dir mal vor, ihr heiratet und das... ist jetzt in eurem jungen Alter schon nach einem Jahr zusammen sein schon ein Problem? Wie problematisch würde es erst, wenn ihr länger zusammen wärt? Ja, klar. Also es ist ja so, wenn wir Sex haben, dann ist es super schön, ne? Mhm. Echt. Nur weil es so selten ist. Mhm. Also, erster Schritt, geh mal ein bisschen härter an den jungen Mann ran. Vielleicht funktioniert das ja auch. Vielleicht langweilt ihn das ja auch, dass er immer dasselbe machen muss und dass du darauf erst reagierst. Kann ja sein. Ja. Ich werde versuchen. Sei mal die Tatkräftige. Und dann, wenn das auch nicht klappt, dann musst du noch mehr mit dem reden. Ich meine, das ist natürlich ein interessanter Hinweis, wenn du sagst, dass wenn ihr miteinander schlaft, dass das nicht nur die 0815-Nummer ist, sondern dass es dann noch richtig gut und schön ist. Mhm. Das heißt ja, da ist noch eine Spannung zwischen euch. Ja. Also ran an den Mann. Ja, das Tschüss, Nadine, alles Gute. Vielen Dank, ja, ciao. Tschüss. Babsi, 27. Hallo. Hallo? Ja. Ich habe da ein Problem mit meiner Tochter. Mhm. Eher gesagt, mit meinem Ex-Mann. es ist so, mein Ex-Mann, der hat sich ja so nach einem Jahr Ehe geoutet und ist wohl schwul. Mhm. Meine Tochter, die ist jetzt 5,5, die möchte gern ihren Vater kennenlernen. Wie? Sie hat den Vater die ganze Zeit nicht kennengelernt? Keinen Kontakt gehabt? Nein, er hat es also komplett abgebrochen. Mhm. Und wollte also von der Virginia auch nichts mehr wissen, mhm. weil die in der Erziehung von Frauen steckt. Da würde, wie er gesagt hat, würde es eine Schlampe werden, so wie die anderen Frauen halt auch sind. Mhm. Und jetzt habe ich da ein Problem. Die möchte halt ihren Vater kennenlernen, aber ich weiß jetzt nicht, was ich da jetzt machen soll. Aber sie ist halt noch sehr jung. Mhm. Und du hast gar keinen Kontakt zu ihm? Nein. Du weißt aber, wo er zu finden ist. Also du könntest ihn anrufen, wenn du wolltest. Nee, anrufen auch nicht. Ich könnte es über den Kontakt der mhm. Mutter von dem mhm. Ralf, heißt er, mhm. Könnte ich es versuchen. Aber ich glaube auch nicht, dass sie da viel von hält. Mhm. Die Mutter? Die Mutter von dem mhm. Ralf, ja. Aber was ist denn das für ein Mann und was ist das für ein Vater, wenn er solch einen Unsinn erzählt? Ja, eben. Das ist doch sehr beleidigend, sehr verletzend für dich auch, was da... ja. Naja, ihr habt euch dann regelrecht im bösen Streit? Ja, wir haben uns also richtig Haare gehabt. Mhm. Also es ging sich also auch ganz schlimm. Also er wollte das Erziehungsrecht haben von der Kleinen. Ach, das dann doch? Ja, das war mhm. ganz zu Anfang. Also mhm. und da war auch die Polizei mit dem Spiel und alles. Und er hat gesagt, wenn er das Erziehungsrecht hat, dann darf ich das Kind gar nicht mehr sehen. Und mhm. das hat natürlich das Jugendamt nicht mitgemacht. Und mhm. Ich sag mal, der hat, wir waren wirklich 8 Jahre zusammen, das war ganz toll. 8 Jahre wart ihr zusammen? Ja, wir waren Sandkastenliebe, ja genau. Mhm. Und ich bin dann also auch ungewollt schwanger geworden, aber wir haben uns halt beide drauf gefreut. Und dann ist er wohl krank geworden und hat Antidepressiva genommen. Und nach 3 Monaten auf einmal fing er an, ganz seltsam zu werden. Ja, und dann auf einmal ist er abgehauen nach Amerika und von da aus kamen die Scheidungspapiere. Heißt das, dass er das Kind nie gesehen hat? Doch, doch, die erste, also das, wie alt war die? 9 Monate? Mhm. Ja, 9 Monate. Also der war eigentlich ein super Vater. Also er hat sich eigentlich ganz toll um die Kleine gekümmert, ne? Aber umso unverständlicher ist, dass sich das dann so entwickelt hat. Ja. Und vor allem, dass der das aushält, überhaupt nie mal nachzufragen, wie geht es ihr, was macht sie, sie nicht zu sehen, ne? Nee, das ist es, also ich verstehe es auch nicht. Also, was war denn, als ihr euch dann getrennt habt, für dich das Verletzendste und Schmerzlichste in seinem Verhalten? Dass er mir nicht die Wahrheit gesagt hat. Denn ich hätte da vielleicht mit leben können, weil die Liebe eigentlich sehr, sehr stark war. Also ich hätte es akzeptiert, wenn er gesagt hätte, gut, er liebt mich und er liebt aber auch Männer. Ich könnte mir vorstellen, dass bei dir viele, viele Gedanken durch den Kopf gegangen sind, damals oder vielleicht heute manchmal noch gehen. Was ist in dem vorgegangen damals? Ja. Ne? Der hat mir vielleicht seine Liebe gezeigt oder so getan, als würde er mich lieben und in Gedanken war er woanders. In Gedanken hat er vielleicht dann gedacht, am liebsten würde ich rausrennen jetzt, wenn ihr miteinander schlaft oder sowas, weiß ich nicht. Ja, also als ich das erfahren habe, bin ich auch direkt erstmal zum Arzt gefahren und dann habe da halt erstmal einen Aids-Test machen lassen, weil ich da so große Angst vor hatte. Weil ich meine, das ging sich ja auch darum, dass meine Tochter es nicht hat. Ne? Aber es war Gott sei Dank negativ. Aber es war eigentlich eine schreckliche Zeit. Also es ist eine große Verletzung passiert und ein großer Betrug letztendlich auch. Ne? Hat er denn dir gesagt, seit wann er das für sich schon so weiß, dass er halt auch auf Männer steht oder nur auf Männer steht? Es war mal ein Gespräch, da waren wir gerade eine Woche verheiratet, da war ich im 6. Monat schwanger. Da hat er mir erzählt, dass er mit 3 Männern körperlichen Kontakt hatte. Und da war ich halt schon sehr fertig, dann bin ich auch zu meinen Eltern, habe ihnen das erzählt, aber die haben zu mir gesagt, er hätte sich für mich entschieden, er hat mich geheiratet und er will das Kind. Ich sollte mir da keine großen Sorgen drum machen, das wäre ein Ausprobieren gewesen. Aber war es wohl doch nicht so war. Offensichtlich nicht, nee. So, jetzt haben wir das Problem mit dem Kind. Das Kind fragt nach dem Papa und du weißt nicht, wie du dich verhalten sollst. Würdest dir denn was ausmachen, wenn er wieder Kontakt mit ihr hätte? Sagen wir mal ganz ehrlich, ja. Warum? Ich habe da irgendwie Angst vor. Inwiefern? Ich weiß nicht, wie diese Gina darauf reagiert, wenn sie die Wahrheit erfährt, weil ich erziehe also mein Kind, ich meine, sie kennt ihren Vater in dem Sinne von Fotos. Also, was meinst du die Wahrheit? Mit die Wahrheit? Wie ihr Vater richtig ist, was er uns eigentlich angetan hat. Weil wir haben also, sagen wir mal so, der hat uns in ein Milieu reingeschubst, wo ich eigentlich gar nicht rein wollte. Was heißt das Milieu? Ja, zum Beispiel Sozialempfängerin. Also ich bin von heute auf morgen, bin ich irgendwo reingeschubst worden, was ich vorher nicht kannte. Also ich musste von der Sozialhilfe leben, habe natürlich dann nicht mehr so für mein Kind, doch Sorgen schon, aber halt es waren halt nicht das da, was vielleicht andere Kinder kriegten oder so. Und das musste ich meinem Kind dann schon erklären. Ist es dir unangenehm, auch dem Kind zu erklären, dass der Vater homosexuell ist? Ich weiß nicht, ob sie es schon versteht. Ich meine, sie ist zwar sehr weit für ihr Alter, aber ich weiß nicht, ob sie es versteht. Aber irgendwie ist dir das auch unangenehm. Es ist mir unangenehm, ja. Ich meine, ich will es ihr nicht vermeiden, in dem Sinne, den Vater kennenzulernen. Um Gottes Willen, das ist ihr großes Recht, ihren Vater kennenzulernen. Sie ist ja jetzt noch recht jung. Ja. Und sie hat natürlich, es ist schon interessant, dass sie jetzt darauf drängt oder das schon thematisiert hat, ist interessant, das ist in dem jungen Alter schon mal. Sie hat natürlich ein Recht darauf, über ihren Vater zu erfahren. Und es ist sicherlich keine Schande, wenn sie erfährt, dass ihr Vater halt Männer liebt. Das ist halt so. Wie sie hinterher darüber denken wird, was sie dir und euch angetan hat, das ist noch ein anderes Bier. Aber das muss ja nur nicht alles, damit muss sie ja nicht direkt überschüttet werden mit der ganzen Angelegenheit. Meinst du nicht, dass es vielleicht doch auch ein Ausdruck des verantwortungsvollen Umgangs mit einem Kind wäre, wenn du dich jetzt doch nochmal mit ihm in Verbindung setzen würdest und versuchen würdest, doch nochmal wirklich wie erwachsene Leute darüber zu reden? Weil natürlich ist es schöner für ein Kind, wenn der Vater zumindest greifbar ist, wenn er schon nicht da ist. Und irgendwann wird sie ihre Wurzeln suchen. Guck mal, sie fängt ja jetzt schon damit an. Und du kannst es dem Kind und du darfst es dem Kind auch nicht vorenthalten. Nee, das mache ich auch nicht, um Gottes Willen. Das hatte ich ja eigentlich auch gar nicht vor. Ich habe bloß diese große Angst davor, diesen Schritt zu machen. Es kann ja auch jetzt sein, Babsi, dass er auch irgendwie, dass er vielleicht auch sich schämt oder auch irgendeine Hemmung hat, an euch heranzutreten. Vielleicht bricht man ja auch ein Eis jetzt, kann ja sein. Mhm. Könnte ja sein. Und das würde die Chance wiederum beinhalten, dass das Kind weiter aufwachsen könnte, vielleicht mit einem relativ kontinuierlichen Kontakt zu dem Vater. Mhm. Also ich würde es zumindest mal versuchen und ihm das mitteilen schriftlich, was er darüber denkt und wie er sich dazu verhält. Und je nach seiner, nach wie er reagiert, dann zu entscheiden, ob du dem zustimmst. Mhm, okay. Guck mal, sie hat ein Recht auf ihre Vergangenheit. Nee, das sehe ich auch so. Mhm, ja. Überleg mal. Alles klar. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss, Basti. Tschüss. Tschüss. Jetzt haben wir Telefon. Erhan, stimmt das? Ja. Erhan, 26 Jahre. Und im Hintergrund ist auch Sabine, 27 Jahre. Genau. Aber jetzt ist erstmal Erhan dran. Genau, der bin ich. Ja. Hallo, Domian. Ja, dein Thema. Und zwar, unser Anliegen ist folgender. Ich und die Sabine wollen demnächst, es ist schon beschlossene Sache, Mietvertrag ist unterschrieben seit Mittwoch letzter Woche, wollen wir zusammenziehen. Ich habe eine längere Beziehung hinter mir und die Sabine hat sich vor einer langen Zeit mir als ersten Mann geoutet. Und ich glaube, das hast du verstanden, ne? Nicht so ganz richtig. Sie hat sich dir gegenüber geoutet als was? Als schwul, ja. Wie, sie? Sie ist eine Lesbe, oder was? Sie ist eine Lesbe, genau. Also ihr seid kein Paar? Wir sind kein Paar, aber wir haben beschlossen, als als Freunde zusammenzuziehen. Ja, das ist gerade das Problem. Die Sabine kommt damit, glaube ich, besser über die Runden wie ich. Weil du, lass mich raten, weil du verliebt in Sabine bist. Und das nicht so ganz akzeptierst, dass sie lesbisch ist. Ich glaube, das haut hin, ja. Ja, doch. Ist das wirklich so? Ich glaube, da ist sehr viel dran, doch. Ja, ja, ist es so oder ist es nicht? Ich glaube, es ist so. Mhm. Es ist wirklich so, ja. Mhm. Ja. Und wir haben heute auch Fernsehabend eigentlich hinter uns gehabt und haben per Zufall bei dir eingeschaltet. Mhm. Und davor war auch eine lange Diskussion über Gefühle und etc. Mhm. Ja, und wir haben uns sämtliche Variationen von möglichen Situationen in unserer zukünftigen WG uns beispielhaft vor Augen geführt. Also sprich, dass wenn sie mal mit einer Freundin nach Hause kommt oder ich mal mit einer Freundin nach Hause komme, was denn da passieren würde, was denn oder wie denn der andere sich verhalten solle oder wie man sich ihm gegenüber denn... Ja, was ist das für dich für eine Vorstellung? Du wohnst mit Sabine zusammen, in die du offensichtlich verliebt bist, in irgendeiner Form. Mhm. Und sie bringt eine Freundin mit nach Hause und du kriegst mit, dass die nebenan im Zimmer Spaß haben. Tja, ich glaube, ich hätte da schon meine Schwierigkeiten dabei. Also zwischen euch beiden ist noch nie was gelaufen? Es ist nie was gelaufen, aber es ist schon eine enge Freundschaft, kann ich behaupten. Also zumal wir studieren beide zusammen das gleiche Studienfach, Architektur, und haben zusammen Semesterarbeiten zusammen gemacht und ja... Ganz intuitiv und ganz spontan, ne? Würde ich sagen, dass die Finger von diesem Zusammenwohnen Erhan. Du, das ist schon unterschrieben. Ja, es ist aber scheiße, dass es unterschrieben hat, weil du tust dir da wirklich nichts Gutes mit. Meinst du? Ja, glaube ich. Wenn du verliebt bist in diese Frau, es gibt nichts Schlimmeres, als verliebt zu sein in jemanden, von dem man nicht zurückverliebt, geliebt wird. Domian, wenn du dir selber einredest und sagst, hey, die Frau hat aber keine Erfahrung in ihrer Offenbarung, die sie dir gegenüber offenbart hat, ja, also diesem Coming-out. Ja, ja und? Aber das ist doch hast du ja nicht mal ein bisschen Gefühle, beziehungsweise nicht mal ein bisschen Gedanken? Du hast Hoffnung, sie rumzukriegen, ne? Ja. Gib mir mal schnell die Sabine auf. Okay, Achtung, jetzt kommt die Sabine. Ja. Hi, Sabine. Hast du mitgehört, was ich gerade dem Erhan gesagt habe? Ja, und ehrlich gesagt bin ich auch ein bisschen irritiert über diese Ehrlichkeit vom Erhan jetzt. Mhm. Ja. Also es könnte wirklich ein Problem darstellen. Also eine gute Freundin von mir hat vor kurzem gesagt, dass das Ganze schon ein ziemlich heftiges Experiment wird und dass wir beide wohl uns nicht ganz über die Tragweite bewusst sind. Die Sendung ist gleich zu Ende. Ich muss von dir noch eine ganz wichtige Information haben. Du bist für dich ganz klar, dass du nicht in ihn verliebt bist. Ja. Ganz eindeutig. Ja. Ja, das ist schon krass. Lieber Erhan, falls das noch zu... dann würde ich mir das an eurer Stelle nicht antun, was ihr da plant. Ist es für dich auch ätzend, wenn du immer so ein Erhahn da um dich herum hast, der letztendlich dich rumkriegen möchte und du es aber nicht willst. Wir müssen Schluss machen. Alles Denkt nochmal drüber nach. Ja. Alles Gute. Tschüss. Okay, danke. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's heute Nacht in der Technik. Luigi Rensinghoff. Morgen heißt unser Thema: Seitdem bin ich ein anderer Mensch. Was frage ich euch? Seit wann seid ihr ein anderer Mensch? Morgen 1 Uhr Radio 1 Live und wieder Fernsehen. Bis dahin, ciao.